Wir werden inshallah ta'ala heute über eine sehr, sehr wichtige Grundregel, eine Basis in unserer Religion. Und ich sage, liebe Geschwister, so wie es die Gelehrten sagen, weil diese Sache aus Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnommen wurde und entzogen wurde, befindet sich die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihrer Lage, in der sie sich heute befindet. Die Sache ist, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Diese Qaida, diese Asl, diese Basis in unserer Religion, weil die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Basis nicht mehr ausübt und praktiziert, befinden wir uns in dieser Lage, in der wir uns momentan befinden. In dieser desolaten Situation. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg daraus machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة. Ihr wart und seid die beste Gemeinschaft, die überhaupt herausgebracht wurde. Die beste Ummah überhaupt. Und das ist der Stempel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Siegel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Ehre, die Allah subhanahu wa ta'ala Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Ihr seid die beste Ummah. Die beste Gemeinschaft. Aber mit was? Was sind die Voraussetzungen, um die beste Gemeinschaft zu sein? Was sind die Regeln, damit du diese Ehre hast oder bekommst, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Ihr müsst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Diese Sifa oder diese Ehre hat Allah subhanahu wa ta'ala hervorgebracht. Qaddamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, um noch mehr ehrenhaft zu machen. Kuntum khayra umma, ihr seid die beste Umma. Aber erst, wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt. Und die Voraussetzungen sind welche? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr müsst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Erst dann habt ihr diesen Stellenwert. Erst dann seid ihr die beste Umma überhaupt. Im Gegenteil, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in einem anderen Vers im Koran, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبئس ما كانوا يفعلون. الله أكبر. Hier sehen wir vorher in der Aya, ihr seid die beste Gemeinschaft. Lob und Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala. Hier sehen wir لعن الذين كفروا. Verflucht sind diejenigen oder wurden diejenigen, die ungläubig waren, von Bani Israel, die Söhne von Israel, على لسان داود وعيسى بن مريم. Wer hat diese Lerne ausgesprochen? Daud und Isa ibn Maryam. Warum, ja Allah? Warum? Warum der Fluch? Warum diese Erniedrigung? Kommt die Antwort. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Weil sie nicht gehorcht haben, und weil sie ihre Grenzen überschritten haben. Und dann kommt, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Sie haben untereinander das Schlechte nicht verbietet. Untereinander. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لبئس ما كانوا يفعلون. Wie schlecht ist das, was sie getan haben? Weil sie diese Sachen gemacht haben, al-Isyan, nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen und ihre Grenzen überschritten und kein Tanahi an den Munkar. Kein Munkar verbieten. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen wurden sie verflucht. Und die Gelehrten sagen, oder in der Überlieferung, das sind zwei Überlieferungen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warum wurden sie verflucht? Weil sie keinen Munkar verboten haben. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ulama'uhum, ihre Gelehrten, wenn sie das Schlechte gesehen haben, haben sie gesagt, macht das nicht. Aber dann, am nächsten Tag, was haben die gemacht? Waren die dann wieder mit ihnen zusammen. Weil al-Nahi an al-Munkar hat auch gewisse Regeln und gewisse Schritte. Und wenn du, wie wir inshallah ta'ala später sehen werden, diesen Maratib nicht folgst, diese Gefolge oder diese Stufen nicht folgst, dann machst du auch diese Nahi an al-Munkar nicht richtig. Deswegen, sie haben nicht richtig, entweder gar nicht oder nicht richtig, Nahi an al-Munkar gemacht. Sie saßen dann wieder mit ihnen zusammen und aßen und tranken mit ihnen und redeten mit ihnen. Und genauso sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in der anderen Überlieferung, am nächsten Tag, فَإِذَا هُوَ أَكِلُهُ وَمُشَارِبُ, ist er dann am nächsten Tag mit ihm am Essen und am Trinken und sich mit ihnen am Unterhalten. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Fluch auf Bani Israel gemacht. Liebe Geschwister, die Sache von Amr bil Ma'ruf und Nahi an al-Munkar hat zwei Basen. Die erste Basis, al-Ma'ruf. Die Basis von al-Ma'ruf ist was? Tawhid. Tawhid. Dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine aufruft. Und dass man dazu aufruft, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet, ohne ihm jemanden beizugesellen. Das ist die Basis von al-Ma'ruf. Alles andere, Salah, Zakah, Siyam, Al-Hajj, Birr al-Walidain, alles sind Ma'ruf-Sachen, aber die basieren alle